Eben, das ist auch mal als Buch rausgekommen, aber völlig vergriffen. Ich habe dann viele andere Sachen gemacht, auch zwischendurch 5 Kinder gekriegt und 2 Enkel. Und habe dann sehr spät, vergleichsweise spät, dann noch promoviert über das Werk von Ernest Mandel, dem marxistischen Theoretiker, belgischen marxistischen Theoretiker Ernest Mandel, und zwar bei Georg Föbert in Marburg. Das habe ich 2005 die Arbeit abgegeben und im Juni 2006 verteidigt. Ich glaube, das war so ungefähr die letzte Amtshandlung von Georges Föbert, bevor er dann emeritiert ist. Er hat ja auch den Begriff geprägt wegen der Entwicklung der Berufungen an den Universitäten des Marxismus Emeritus, ne? Weil du Marxisten in Deutschland höchstens noch als emeritierte Professoren oder Dozenten findest, wie er meinte. Zum Ursprung der Religionen gibt es natürlich viele Spekulationen. Das reicht ja in eine Zeit zurück, in eine vorgeschichtliche Zeit, also in eine Zeit, in der es keine schriftlichen Quellen gibt. Von daher muss man da immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel sagt, was ganz ungesichert ist. Immerhin kann man aber davon ausgehen, Menschen sind die einzigen Naturerscheinungen, die wir beeinflussen können, indem wir mit ihnen sprechen. Also ich habe das auch schon oft versucht, klappt nicht immer, hat sehr wechselnden Erfolg, aber die Möglichkeit besteht. Und daraus erklärt sich das Bedürfnis des Anthropomorphismus, also das Bedürfnis, andere Naturerscheinungen sozusagen in der eigenen Fantasie zu vermenschlichen, um sie eben in ähnlicher Weise beeinflussen zu können. Und in diesem Zusammenhang fällt auch eben die Anbetung und das Opfer, um solche Naturgewalten, Naturerscheinungen zu einem Verhalten zu bewegen, das uns nützlich ist. Wir können auch davon ausgehen, dass vor der monolithischen Revolution, vor dem Aufkommen von Landwirtschaft und Viehzucht vor ungefähr 10.000 Jahren, vor der Periode der Klassengesellschaften, die Prekarität der menschlichen Existenzen eine sehr große Rolle gespielt hat, die Ausgeliefertheit an Naturgewalten, an die Gefahr des Mangels an Lebensmitteln und das entsprechende Abhängigkeitsgefühl. Aber auch als dann die Landwirtschaft da war, blieb ja diese Abhängigkeit bestehen. Es war zum Beispiel von großer Bedeutung, ob Regen kam oder nicht, weil es sonst ja Missernten gab. Nun gibt es ein schönes Zitat von Marx und Engels aus der deutschen Ideologie, MEW Band 3, Seite 21, berühmtes Zitat, wo er sagt, man kann die Menschen durch das Bewusstsein, durch die Religion, durch was man sonst will, von den Tieren unterscheiden. Sie selbst fangen an, sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren. Das gelingt aber eben nicht immer in ausreichendem Maße. Und es gelingt auch nicht immer, tödlichen Gefahren zu entrinnen. Und das macht eben Angst. Deshalb habe ich in Anlehnung an dieses Marx-Engels-Zitat, auch ein bisschen in ironischer Anlehnung in meinem Büchlein über die Religionskritik, Folgendes dazu geschrieben, nämlich dagegen, also gegen diese Angst, mobilisieren Menschen eine andere Produktivkraft als jene, die unmittelbar der Produktion von Lebensmitteln dient. Man kann sie Fantasie, Begeisterungsfähigkeit, Überschießen der Wünsche über die Wirklichkeit hinaus oder wie man sonst will nennen, landläufig wird sie Religiosität genannt. Mit entsprechenden Verhaltensweisen und Ritualen beseelen Menschen einander und in ihrer Fantasie auch ihre Umgebung und die Naturkräfte, um sie im Sinne der eigenen Bedürfnisse zu beeinflussen. Ob das im Einzelfall gelingt oder nicht, es wird selbst zu einem Bedürfnis, das in der Gemeinschaft befriedigt werden will. Zeitgenössische religiöse Bekenntnisse, also religiöse Bekenntnisse in der jeweiligen Zeit, meine ich, deuten auch bei den früheren Formen der Religiosität auf Probleme hin. Für die religiösen Bekenntnisse sind die früheren Formen der Religiosität natürlich menschliche Selbsttäuschung. Die einzige wahre Religion kam später durch Einsicht, Eingebung oder Offenbarung. Die Frage ist natürlich, ob diese späteren Religionen nicht ebenso Selbsttäuschungen sind. In jedem Falle stehen menschliche Wünsche und Bedürfnisse Pate bei den Religionen. Diese Religionen haben einen Sinn, einen menschlichen Sinn. In frühen menschlichen Gemeinschaften dürfte es den Einzelnen kaum möglich gewesen sein, sich der gegebenen religiösen Befangenheit zu entziehen. Für sie gab es nur ihre einzige, beseelte und magisch aufgeladene Welt. Die religiösen Handlungen und Frömmigkeit verweisen, wie ich eben angesetzt habe, immer auf bestimmte Probleme der betreffenden menschlichen Gesellschaften hin. Zum Beispiel Opfer an vermenschlichte oder vergöttlichte Naturkräfte, auf Brüche mit der Natur, zum Beispiel durch Raubbau an jagdbaren Wild. Deshalb ist es auch so unsinnig, von Naturvölkern zu sprechen. Sie verweisen auf Hilflosigkeit gegenüber Natur- und Klimakatastrophen. Sie verweisen auf die Angst vor der Erschöpfung des bebaubaren Bodens. Zum Beispiel verweist auch die rituelle Verschleuderung von Überschüssen Einzelner auf das Unbehagen gegenüber dem Aufkommen von gesellschaftlichen Ungleichheiten. Das sind also immer Anzeichen für bestimmte tiefgehende wichtige Probleme der Gesellschaften. In den Religionen der Antike haben mythische Gottheiten den Himmel bevölkert, bei den alten Griechen, bei den alten Römern zum Beispiel. Diese sind offensichtlich anthropomorph. Sie sind größer als wir, sie sind stärker als wir, sie sollen ewig leben, sie stehen über uns. Aber wichtig ist auch, wir sind ihnen nicht gleichgültig. Deshalb sagte der Kaiser Mark Anton Folgendes: Wenn die Götter sich um niemand bekümmern, eigentlich sich beraten, Beschluss fassen, so wollen wir weder opfern, noch beten, noch schwören, noch sonst was tun, dass die Götter uns gegenwärtig sind und mit uns leben. In diesem Sinne sind also die Götter von uns abhängig, wie für sie bedeutend, von Belang, sonst wären sie nicht unsere Götter, nicht anbetungswürdig. Die philosophische und theologische Behauptung, es müsse doch höhere Wesen oder ein höheres Wesen geben, das die Welt und uns geschaffen hat, ist ohne Belang. Gottheiten sind nur von Belang, wenn ich hohe Bedeutung für sie habe und sie daher zu meinen Gunsten oder zugunsten meiner Gemeinschaft beeinflussen kann. Das gilt auch für den jüdisch-christlichen Gott. Darum heißt es in Moses 28, Vers 20, wenn Elohim, das ist Gott, mit mir sein und mich behüten und bewahren wird auf dem Wege, den ich reise, und gibt mir Brot zu essen und Kleider anzuziehen, und ich kehre zurück mit Frieden in das Vaterhaus, so ist Jehova mein Gott. Daraus folgt, nur wer Menschen beglücken kann und auch dazu bereit ist, ist ihr Gott. Der jüdisch-christliche Gott der Bibel ist alles andere als anthropomorphismenfrei. Und bei ihm findet sich, um mit Nietzsche zu sprechen, sehr viel Menschliches allzu Menschliches. Zorn, Eifersucht, sogar Prahlsucht. Man höre nur, wie er sich vor Hiob brüstet. Gürte wie ein Mann deine Lenden, ich will dich fragen, lehre mich. Willst du mein Urteil zunichte machen und mich schuldig sprechen, dass du Recht behältst? Hast du einen Arm wie Gott und kannst du mit gleicher Stimme donnern wie er? Schmücke dich mit Pracht und Hoheit, zieh Majestät und Herrlichkeit an. Streu aus den Zorn deines Grimmes, schau an alle Hochmütigen und demütige sie. Ja, schau alle Hochmütigen an und beuge sie und zertritt die Gottlosen in Grund und Boden. Verscharre sie miteinander in der Erde und versenke sie ins Verborgene, so will auch ich dich preisen, dass dir deine rechte Hand helfen kann. So brüstet er sich vor Hiob. Wie erklärt sich eigentlich in der Geschichte der Religionen die Entstehung des Monotheismus? Mag sein, die Entwicklung des Bewusstseins, dass die vielfältigen Naturerscheinungen nur Ausprägungen einer einzigen Natur sind, von der sich die Menschen insgesamt und zu Recht, wie wir alle wissen, abhängig fühlen und diese vergöttlichen, um sie zu beeinflussen, das mag so sein. Die Anbetung partikularer Naturgewalten ist durch jede Horizonterweiterung gefährdet. Der bestimmte Fetisch kann zerstört werden, ohne dass etwas passiert. Das bestimmte neue Werkzeug kann eine Nahrungsquelle sicher erschließen, um deren Erhalt man bislang immer bangen musste. Die Naturgewalt insgesamt kann vom Menschen niemals restlos bemeistert werden. Im Gegenteil, das wissen wir heute gerade nur zu gut. Gerade deshalb bleibt sie Gegenstand der Furcht und auch der Anbetung. Es gibt aber einen anderen Gesichtspunkt. Der Gott der monotheistischen Religionen ist vor allem ein politischer Gott. Gott eines Volkes, Gott einer Nation. Indem die menschlichen Gemeinschaften soziale Ungleichheit und Klassen ausbilden, schaffen sie auch Staaten, die als zweite übermenschliche Macht über Menschen neben die Natur treten. Gott wird zur personifizierten Gerichtsbarkeit der menschlichen Gesellschaft und hat auch als solcher Macht über Leben und Tod der Menschen. Der eine Gott, dem alles untertan ist, entspricht einer Wirklichkeit, in der der Mensch gewissermaßen von sich selbst überwältigt ist. Der Mensch muss sich selbst nicht nur das höchste Wesen sein, wie Feuerbach meinte, er muss sich selbst auch ein unheimliches Wesen geworden sein, um seine Vorstellung vom höchsten Wesen in einem Yahweh oder Allah zu verkörpern. Die Vielheit der Religionen ist der erste Keim aller Religionskritik. Mit der Zunahme des Verkehrs von Menschen verschiedener Kulturkreise nimmt das Bewusstsein zu, dass es viele einzige religiöse Wahrheiten gibt. Das fördert den Zweifel, denn es liegt ja nahe, wäre ich woanders geboren oder mit anderen Menschen aufgewachsen, mit anderen Eltern, würde ich wohl etwas anderes glauben. Ein Vorzug des Feuerbachschen religionskritischen Ansatzes ist, dass er das sagt, was auch alle Religiösen und Theologen sagen. Die religiösen Vorstellungen sind Menschenwerk. Bloß meine eigene Religion eben nicht. Und was Feuerbach macht, ist eigentlich nur darauf zu verzichten, eine Religion von dieser Diagnose auszunehmen. Erkältung kommt immer zum rechten Zeitpunkt. Eingebung und Offenbarung, heilige Schriften, kanonisierte Wahrheiten prägen den Inhalt der großen sogenannten Weltreligionen. Ihre Unterschiede treten besonders deutlich hervor in ihren gelehrten und in ihren esoterischen Formen. Während sie einander als Volksreligionen, als massenhaft praktizierte Religionen in ihren exoterischen Formen also sehr ähneln. Wie stehen nun Verstand und Glaube zueinander? Schauen wir in der Geschichte unseres eigenen Kulturkreises, in die Ideengeschichte. Die Vorformen der vernunftbestimmten aufklärerischen Religionskritik haben sich im religiösen Denken selbst entwickelt. Die Frühscholastik war eine solche Vorform der Aufklärung, bei der sich der Verstand zu Wort gemeldet hatte. Wir sind jetzt im 12. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Durch Aneignung eines Teils der arabischen Gelehrsamkeit rezipierten die christlichen Gelehrten, Mönche und Kleriker, wie man sie damals nannte, wichtige Teile der antiken griechischen Philosophie. Im 12. Jahrhundert stellte Anselm von Canterbury, der 1109 geboren war, das Motto auf Credo ut intelligam. Ich glaube, damit ich verstehe. Gegen das apologetische Motto Credo quia absurdum, was ja heißt, ich glaube eben, weil es widersinnig ist. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass der Glaubensinhalt zwar offenbart ist, daran kann man nicht rütteln, aber dass er nicht im Widerspruch zu den Einsichten des Verstandes steht. Und der herausragende und brillanteste Frühscholastiker war Peter Abelard, Petrus Abelardus, Pierre Abelard. Die ergreifende Liebesgeschichte mit Heloise und sein ergreifendes Schicksal lasse ich hier aus Zeitgründen weg, der bis ins Jahr 1142 in Paris als Kleriker gelehrt hatte. Sein Hauptwerk trägt den bezeichneten Titel Sic et Non. In mein holpriges Deutsch übersetzt heißt das so viel wie Ja und Nein. Was hat er gemacht? Er hat Aussagen der Bibel und der Kirchenväter, also der kanonisierten Autoritäten, nebeneinander gestellt und hat gezeigt, dass sie einander in vielen wichtigen Fragen widersprochen haben. Wenn das aber so ist, so hat er gelehrt, dann müssen wir mit Hilfe unseres gottgegebenen Verstandes, irgendwas muss Gott sich ja dabei gedacht haben, als er uns den Verstand gegeben hat, selbst urteilen, was richtig und was falsch ist. In der ausgereiften Hochscholastik im 13. Jahrhundert verbinden wir vor allem mit dem Namen des Thomas von Aquin als berühmtesten Vertreter, gab es dann die systematische Vollendung dieser kritischen Arbeit, aber auch ihre Erstarrung. Statt kühnem Suchen wie vorher gab es dann ein riesiges Lehrgebäude mit universalem Anspruch. Und es gab auch viele Spitzfindigkeiten. Es wird ja sprichwörtlich gesagt, wenn man sagt, das ist doch scholastik oder das ist doch scholastisch, das sind Spitzfindigkeiten. Man streitet sich, wie viele Engel auf einer Nadelspitze tanzen können. Und alle diese feinen Unterscheidungen der Scholastiker spielten sich im Medium des Begriffs ab. Gleichwohl schärfte sich der Verstand auch anhand dieser Aufgaben. Im Übrigen ist auch nicht allzu viel Überheblichkeit der später Geborenen angebracht, weil die wichtigsten Streitpunkte, über die damals gestritten wurde, insbesondere der Universalienstreit, sind eigentlich bis heute nicht endgültig gelöst. Es gab ja den sogenannten Begriffsrealismus oder Essentialismus, nachdem den Begriffen selbst Wahrheit zukommt, nachdem die Begriffe das Wesen der Erscheinungen ausdrückt, woraus sich ja auch bestimmte Gottesbeweise abgeleitet haben, weil wir den Begriff von Gott haben, muss es Gott auch geben und so weiter. Auf der anderen Seite gab es aber auch sehr früh schon, sogar schon im 11. Jahrhundert, Begriffsnominalismus, zum Beispiel Rossellinis von Compiègne, der 1092 von irgend so einer Synode verurteilt worden ist, weil er behauptet hat, Dreieinigkeit kann nicht sein, es muss eine Dreiheit von drei Gottheiten sein. Der hat zum Beispiel schon so einen radikalen Begriffsnominalismus vertreten. Und Begriffsnominalismus heißt, dass die Begriffe eigentlich mit den Dingen, die sie bezeichnen, nichts zu tun haben, dass sie wie Etiketten auf die Begriffe draufgeklebt werden von den Menschen. Das klingt natürlich sehr modern und uns viel näher als der Begriffsrealismus, aber in Wirklichkeit ist diese Frage ja nicht geklärt. Und zwar ist sie deshalb nicht geklärt, weil wir Menschen uns den Erscheinungen ja sowieso immer nur schon bereits vermittelt über Begriffe nähern können. Wir können es gar nicht anders. Und obwohl ich nicht gerne was Schlechtes über Ludwig Feuerbach sage, den ich sehr verehre, ist ein übertriebener Sensualismus eben deshalb auch fehl am Platz. Der Verstand hat dann in der Folgezeit in Richtung der Aufklärung immer mehr Terrain erobert, aber auf ganz verschiedene Weise. Nehmen wir zwei ganz entgegengesetzte Beispiele. Francis Bacon, 1561 in London geboren, macht die Natur für das menschliche Urteil frei. Was ist sein Argument? Er sagt, also wie wir uns verhalten sollen, woran wir glauben sollen, wie wir uns zu benehmen haben und so weiter, das sagt uns mit ihrer ganzen Autorität die Kirche, der Stellvertreter Gottes auf Erden, die Heilige Schrift, da kümmern wir uns nicht drum. Aber was in alten Schriften, die vor hunderten von Jahren entstanden sind, über Naturerscheinungen steht, das müssen wir nicht glauben, das entspricht wahrscheinlich nur dem Horizont, den es damals gegeben hat. Da müssen wir also selber beobachten, wir müssen uns auch untereinander verständigen, unsere Beobachtungen aufschreiben, sie miteinander vergleichen, wir müssen Versuchsanordnungen aufbauen, sie in Gang setzen, gucken, was passiert, das registrieren. Also wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht nannte Karl Marx Francis Bacon den Stammvater allen modernen Naturwissenschaften. Interessanterweise ist aber auch genau der entgegengesetzte Weg betreten worden, zum Beispiel von dem Franzosen Pierre Bayle, 1647 bis 1706, und vor allem von dem Italiener Giambattista Vico, lebte 1668 bis 1744. Die haben genau umgekehrt, die haben gesagt, was soll es, die Natur, die Welt, wer hat die gemacht? Wir ja nicht, die hat ja Gott gemacht. Da können wir also nicht viel von verstehen. Aber die menschliche Gesellschaft und ihre Geschichte und ihre Dänengeschichte, die haben ja wir Menschen gemacht. Also sind wir auch in der Lage, die geistig zu erfassen. Und darauf muss sich also unser Erkenntnisinteresse richten. Also genau der umgekehrte Weg, der einen ganz anderen Bereich für das menschliche Urteil freischaufelt. Und man könnte in Analogie zu dem, was ich von Marx, dem berühmten Marx-Zitat, erzählt habe, könnte man sagen, Pierre Bayle und Giambattista Vico waren wohl die Stammväter der gesellschaftskritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen, also der Zweige der Aufklärung, die letztendlich dann auch in Leute wie Feuerbach und Marx einmünden. In der Aufklärung selber gab es verschiedene Argumentationsfiguren natürlich der Befassung mit Religion und der Religionskritik. Und meiner Meinung nach haben alle diese Argumentationsfiguren ihre Berechtigung. Sie sind aber auch andererseits unzureichend. Als erstes Beispiel will ich die moralische Religionskritik nennen. Es gibt Leute, die moralische Religionskritik betrieben haben, wie Bakunin zum Beispiel in Staatlich und Anarchie. Auch so ein anderer Anarchist, Most, ich habe den Vornamen vergessen, hatte ich auch eine Broschüre von gelesen. Eine Kritik, die ähnelt sehr der Kritik von Kindern, die wie ich zum Beispiel, ich bin katholisch erzogen worden, mit Religion aufwachsen und irgendwann anfangen, kritische Fragen zu stellen, nicht? Fragt man im Religionsunterricht, ja, guck mal, Gott ist also allmächtig, er ist allwissend, er ist aber auch allbarmherzig, allgütig. Wie kommt es dann, dass es so viel Leid und Böses in der Welt gibt, ne? Jetzt hatten wir einen sehr netten Jesuitenpater als Religionslehrer, der antwortet mir darauf, ja, weißt du, Manu, also Gott kann auf krummen Zeilen gerade schreiben. Ja? Hat mich nicht ganz überzeugt, aber später habe ich dann gelesen, die Theologen haben sich da schon gewichtige Sachen ausgedacht. Und der wichtigste Begriff der Abwehr dieser Art von moralischer Religionskritik ist der Begriff der Freiheit. Ja? Freiheit in dem Sinne, was wollt ihr? Also Gott wollte Menschen schaffen, ne? Keine Marionetten, keine Roboter. Also muss er ihnen auch die Freiheit geben, zu entscheiden. Und zwar vor allem sich moralisch zu entscheiden, zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Sonst hätte er gar keine Menschen machen können. Und wenn ich jetzt, obwohl das eigentlich nicht meine Berufung ist, den Theologen noch weiter helfen wollte, könnte ich auch sagen, klar. Und darüber hinaus, wenn es bei dem Leben auf Erden nicht nur bei irgendwelchen Einzellern und Amöben hätte bleiben sollen, ne, dann kam Gott ja auch nicht drum rum, die Empfindsamkeit in die Welt zu setzen, die Tangibilität für Reize, ja, für gute und schlechte Reize, für die Empfindung von Lust und von Schmerz. Also ist im Grunde genommen diese moralische Religionskritik eine naive Religionskritik, auch wenn sie ihre Berechtigung hat. Nun gab es natürlich auch das Muster, die Absurdität von Glaubenssätzen zu denunzieren und zu sagen, guck mal, was für ein Unsinn, jungfräuliche Geburt, hier Auferstehung, da die ganzen Wunder von den größten Wundern bis hin zu den kleinen profanen Wundern, nicht wo die Blinden, falls man das noch sagen darf, sehen und die Lahmen gehen und so weiter und so fort. Aber diese Art von Denunziation der Absurdität von Glaubenssätzen verfehlt auch wieder haarscharf das Ziel, weil man sich ja die Frage stellen muss, was diese Geschichten bedeuten, auf was für eine Art von Bedürfnissen, von menschlichen Bedürfnissen sie reagieren. Und es gibt eben dieses Bedürfnis, über bestehende Schwierigkeiten hinweg Wünsche realisieren zu können. Aufklärer, die solche religiösen Dogmen und Glaubenssätze nicht mehr geglaubt haben, haben trotzdem, oder Teile von ihnen, einige von ihnen, die Religion verteidigt. Ja, es gibt zum Beispiel von François-Marie Arouet, besser bekannt unter seinem literarischen Pseudonym Voltaire, den berühmten Spruch, wenn es Gott nicht geben würde, müsste man ihn erfinden. Ja. In ähnlichem Sinne schreibt Thomas Hobbes, erschienen von ihm ist sein berühmtes Werk Der Leviathan im Jahr 1651, dass die Religion zwar in ihren Aussagen sich irrt, dass es aber trotzdem notwendig ist, sie zu propagieren. Hobbes war ja dafür, dass die Menschen von einem Herrscher beherrscht werden, der auch das Recht hat, ihnen vorzuschreiben, was sie glauben dürfen und was sie nicht glauben dürfen. Und er hat eben erklärt, im Dienste dieser Herrschaft müsste eben Religion sein und das Volk muss eben daran glauben. Ihr seht schon, diese Art zu denken teilt die Gesellschaft in zwei. Ne? Ihr findet bei Vertretern konservativer Aufklärung oder konservativer Religionskritik, findet ihr immer diesen Gestus auch, ne, des Durchblicks und des Entlarvens. Und gleichzeitig aber, dass sie sich auf die Seite eben einer kleinen Elite schlagen, mit der sie sich zusammengehörig fühlen, wie halt, was weiß ich, Sorel, Pareto, Nietzsche, alle diese Art von Leuten, wo der Verstand sozusagen auch sehr brillant sein kann, aber eben in den Dienst der Herrschaft von Menschen über Menschen gestellt wird. Nächste berühmte Figur in der Argumentation der Aufklärung ist die Priestertrugstheorie. Auch die hat ihre Berechtigung und auch die ist unzureichend. Auch die Priestertrugstheorie geht von einer Teilung der Gesellschaft aus. Hier in eine Teilung der Gesellschaft zwischen Betrüger und Betrogenen. Es gibt eine kleine Minderheit von Herrschenden und von Pfaffen, die betrügen halt die große Mehrheit der Bevölkerung, damit sie halt ihre Pfründe daraus ziehen, ihre Privilegien, damit sie sich davon vollfressen können. Und wir hatten ja hier in Deutschland die Pfaffenfresserei sozusagen auf höchstem Niveau. mit meinem sehr verehrten, leider vor sehr kurzer Zeit verstorbenen Kollegen Karl-Heinz Deschner. Erstes berühmtes Buch von ihm, Abermals krähte der Hahn. Ja, er hat aber auch eine monumentale Kriminalgeschichte des Christentums geschrieben. Das hat er nicht vollenden können. Und sehr, sehr viele andere Veröffentlichungen. Das ist alles auch sehr berechtigt und sehr, sehr wichtig. Aber ich möchte doch betonen, das ist nicht Religionskritik im engeren Sinne. Das ist Kirchenkritik, Kritik an diesen Institutionen, Kritik an den Betrügereien und Verbrechen der hohen Würdenträger und ihrer Erfüllungsgehilfen. Übrigens ist diese Art von Kritik oft mit so einem Gestus verbunden, der eher zur Erneuerung und zur Stärkung der jeweiligen Religion beigetragen hat. Dafür gibt es ja viele Beispiele auch in unserer Geschichte. Ich bin davon überzeugt, dass der Streit um die Wahrheit oder Unwahrheit von Dogmen zu wenig führt. Ich habe in meinem Büchlein auch neuere Autoren natürlich aufgeführt, teilweise solche dicke Wälzer, Bestseller geschrieben haben wie Watson, Hitchens und andere, die oft eben hinter Feuerbach zurückfallen und so argumentieren, als könne man sozusagen die Religion kritisieren, bekämpfen, indem man aufzeigt, dass das, was diese verschiedenen Spielarten religiöser Dogmatik behaupten, irgendwie nicht stimmt. Aber das verfehlt eben, den Sinn der Religion zu verstehen und zu erklären, erklärt ihre Inhalte nicht. Ein weiteres Problem ist das der verweltlichten Verstandesformen der Religion. Als Beispiel dafür möchte ich Hegel nennen, der auch von Feuerbach kritisiert worden ist als Vertreter einer Art Verstandesreligion. Und ist ja auch versucht worden zu verwirklichen in der Geschichte, im Gefolge der Französischen Revolution, kennt ihr, der Kult des höchsten Wesens, ne, war sehr, sehr kurzlebig, also so eine Verstandesform der Religion, die aber eben unwirksam ist, die nicht massenwirksam sein kann. Denn massenwirksame Religiosität braucht nicht nur dieses Gefühl, in einer langen Tradition zu wurzeln, sondern bedarf auch fassbarer, höchst fassbarer und bildhafter Konkretion. Ein Gott ohne Eigenschaften kann kein Gott der Menschen sein. Meiner Meinung nach kam mit Feuerbach die kopernikanische Wende in der Religionskritik. Ganz kurz zusammengefasst in seinem Ausspruch Homo, homini Deus, mit Betonung auf dem ersten Wort, also der Mensch ist des Menschen Gott. Es ist kein äußerliches Ablehnen der religiösen Dogmen mehr, sondern ein einfühlendes Verstehen, und vor allem dann aber auch eine restlose Erklärung der religiösen Inhalte, auch im Einzelnen, als Projektionen des menschlichen Wesens und seiner Wünsche und seiner Bedürfnisse. Zum Beispiel erklärt Feuerbach, dass der Begriff von Gottes moralischer Vollkommenheit in Wirklichkeit, also gemessen an der moralischen Unvollkommenheit der Menschen, in Wirklichkeit vollkommen vom menschlichen Urteil abhängig ist. Was in Gott zusammengefasst wird, ist nur das Ideal moralischer Vollkommenheit, was aber Menschen formulieren. Genauso zeigt er auf, dass die Gottesliebe zum Menschen nicht anders erklärt werden kann, als durch eine verschleierte Eigenliebe des Menschen. Denn wenn ich Gott so viel bedeute, dass er sogar bereit ist, sich oder seinen Sohn für mich aufzuopfern, dann muss ich ja selber höchste göttliche Bedeutung haben. Dass Gott-Menschentum von Jesus ist also die höchste Selbstvergöttlichung des Menschen. Wird zu weit führen, das alles durchzunudeln, aber Feuerbach zeigt das wirklich in seinem Wesen des Christentums, das bekannteste Hauptwerk von ihm, in allen Einzelheiten auf. Egal, ob es sich ums Abendmahl handelt oder um die Taufe. Es lohnt sich auch, Feuerbach zu lesen, tut mir immer ein bisschen leid, weil Feuerbach gehört so zu diesen Autoren, die immer nur kennt, weil ein bekannterer Autor, ne, sozusagen darüber geschrieben hat, wie Marx halt über Feuerbach, man kennt die Feuerbach-Thesen und so weiter. Und dann denkt man, naja, Feuerbach ist irgendwie erledigt, weil Marx hat ihn ja sozusagen sich einverleibt. Aber in Wirklichkeit lohnt es sich zu lesen, er hat auch sehr, sehr viel Humor. Er sagt zum Beispiel, typisches Beispiel ist die Taufe. Er sagt, die Christen sind vollkommen im Recht, ne, die heilsame, reinigende Kraft des Wassers zu feiern mit dem Fest der Taufe. Worin sie sich aber irren, ist, dass sie glauben, dass sich diese heilsame, reinigende Kraft des Wassers durch einmaligen Gebrauch erschließt. Das ist die Art von Humor von Feuerbach, die ich so sehr schätze. eine überragende Bedeutung hat in der christlichen Religion, aber oft in etwas versteckterer Weise, sogar im Islam, das Mittlerwesen zwischen Gott und Mensch. Und gerade ich, katholisch aufgewachsen, weiß ja sehr gut, gerade im Katholizismus gibt es ja eine Legion von Mittlerwesen. Ja? Diese ganzen Heiligen, das drückt das Bedürfnis aus, die Projektion sozusagen wieder näher an den Menschen heranzuholen, weil ich mich vertraulicher an den Heiligen wenden kann als an diesen fernen, unnahbaren Gott mit meinen kleinen Wünschen und Bitten, keine Ahnung, der 1. FC Köln möge wieder aufsteigen oder sonst was, was ja geklappt hat, dass der Heilige, keine Ahnung, sich da eher für interessiert, als Gott liegt nah, also wende ich mich an ihn. Für Feuerbach ist also wichtig, sozusagen die Inhalte, die religiösen Inhalte der Religionen herauszuschälen, aufzubewahren und sozusagen für den Menschen ganz zu gewinnen. Und um es etwas zu konkretisieren, was er darin gut findet, er lobt vor allem das Gebet. Er sagt, das Gebet ist der aufzubewahrende Mittelpunkt der Religion. Ja, da geht Feuerbach auch über so eine rationalistische Religionskritik hinaus. Ich sage es mal mit meinen Worten jetzt, um nicht irgendwelche Zitate vorzulesen. Er sagt, wir sind normalerweise in einen zerstreuenden Dialog eingebunden. Ich meine, sagt Feuerbach, ja, im 19. Jahrhundert gelebt, da gab es noch kein Handy, kein Smartphone, kein gar nichts. Dauernd werden wir zerstreut, abgelenkt, dauernd prasselt etwas auf uns ein, dauernd müssen wir irgendwelche Sachen regeln, aber es gibt keinen Moment der Selbstbesinnung. Aber das Gebet ist zwar in der Vorstellung der Christen ein Dialog mit Gott, in Wirklichkeit ist es aber eine Selbstbesinnung. Es ist der Dialog des Menschen mit seinem eigenen Gemüt. Ne, der Moment, wo er sich fragen kann, oder die Zeitspanne, in der er sich fragen kann, was willst du eigentlich, ja, mit deinen paar jämmerlichen Jährchen hier auf Erden anfangen? Wie willst du eigentlich wirklich leben? Eine Frage, wissen wir seit Michael Endes unendlicher Geschichte, gar nicht so einfach zu beantworten ist und nicht so auf der flachen Hand liegt und eben immer wieder überdeckt wird durch rein pragmatische Zwecke und Ziele des Alltagslebens. Feuerbach hatte auch eine scharfe Kritik an der Vorstellung von einem ewigen Leben. Das war für die Christen damals was Selbstverständliches. Heute ist es selbstverständlicher, dass man weiß, es gibt Religionen, ne, die ersehnen sozusagen gerade das Gegenteil, ne, wie der Buddhismus. Da geht es um den Ausbruch aus dem Rad der ständigen Wiedergeburten. Das ist sozusagen das Höchste, ne, im Weltganzen aufzugehen, im Nirvana aufzugehen, eine Sache, wo ihr auch euch keine große Mühe für geben müsst, denn das geht von ganz alleine für uns alle irgendwann mal, dass wir im Ganzen aufgehen, aber immerhin ein ganz anderes Ideal natürlich als die Vorstellung eines ewigen Lebens. Und dagegen argumentiert Feuerbach mit dem Argument der Qualität. Er sagt, die Begrenztheit des menschlichen Lebens ist von der Qualität des menschlichen Lebens untrennbar. Er kritisiert auch die kreationistischen Vorstellungen in aller Schärfe, also die Vorstellung, dass die Welt, die Natur und wir Menschen Machwerke wären, das empfand er sozusagen als Beleidigung, als Angriff auf seine Menschenwürde. Ich empfinde das auch so. Man hat ja immer nette Bündnispartner, wenn auf irgendeiner Öko- oder Anti-AKW-Demo unausweichliche Pfaffe spricht, dann sagt er zum Beispiel, wir müssen die Schöpfung bewahren. Mir läuft es ja immer kalt den Rücken runter. Wenn das eine Schöpfung wäre, wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, dann kann man sie sich ja neu basteln, wenn wir sie dann gut kaputt gekriegt haben. Eine wichtige Wendung natürlich, die dann die Feuerbachsche Religionskritik genommen hat, war die Wendung hin zur Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und da ist natürlich der wichtigste Text mit diesen wunderschönen Zitaten, ich hoffe jetzt, dass ihr die nicht alles schon gelesen habt, in der sogenannten Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von Marx. Und Einleitung zu einer Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, die er natürlich, wie so vieles, was er vorhatte, nie geschrieben hatte, aber immerhin die Einleitung gibt es. Und da heißt es zum Beispiel, das Fundament der irreligiösen Kritik, damit meint er der Kritik an der Religion, ist, der Mensch macht die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außerhalb der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion. Ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt ist. Weil sie eine verkehrte Welt ist. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, dieser verkehrten Welt. Ihr enzyklopädisches Kompendium, ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Point d'honneur, ihr Enthusiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner Trost und Rechtfertigungsgrund. Sie ist die fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Und es heißt dann weiter, die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über einen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette zerpflückt, nicht damit der Mensch die fantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche. Die Kritik der Religion enttäuscht den Menschen, damit er denke, handle, seine Wirklichkeit gestalte, wie ein enttäuschter, zu Verstand gekommener Mensch, damit er sich um sich selbst und damit um seine wirkliche Sonne bewege. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik. Was er im Grunde genommen Marx auch, zitiere ich jetzt nicht, damit es nicht zu lang wird, auch in den Feuerbach-Thesen vorwirft, ist im Grunde, dass Feuerbach die Religion zwar richtig erklärt, aber nicht erklärt, warum es die überhaupt geben muss. Und das sagt ja, Marx erklärt sich nur aus der Selbstzerrissenheit des Menschen in der bestehenden Gesellschaft. Wenn ihr euch fragt, ob ihr dem zustimmt oder nicht, dann müsst ihr euch fragen, ob ihr sozusagen die anthropologischen Voraussetzungen von Marx teilt, ja, sein Menschenbild. Was war Marx' Menschenbild? Ja, in Anlehnung ein bisschen auch an das Ideal, an das antike Ideal, ne, des Menschen. Sein Ideal des Menschen, das war, das Wesen des Menschen bedarf sozusagen der allseitigen Entfaltung, ne, seiner Fähigkeiten und Bedürfnisse. Und in den bestehenden Klassengesellschaften, erst recht in der kapitalistischen Produktionsweise, die gerade noch relativ neu war, als er sie kritisiert hatte, da ist der Mensch eben zwangsweise einseitig gemacht. Er ist sein Leben lang zu einem bestimmten Beruf gezwungen oder zu höchst einseitigen Beschäftigungen gezwungen. Er kann sich nicht frei entfalten, er ist ausgebeutet, er ist unterdrückt. Und ich glaube, ihr versteht, es liegt sehr nahe, dass eine solche Art, Religion zu kritisieren, oder diese Herangehensweise im Sinne von Feuerbach und Marx, ähnlich übrigens auch bei Freud, ja, will ich mir jetzt nicht zu lange aufhalten, bei Freud, ne, ist ja Gott auch eine Projektion, ne, des irdischen Familienvaters in einer patriarchalischen Familie. Diese Art von Kritik ist sehr weit davon entfernt, Religion oder religiöse Menschen sozusagen hämisch zu denunzieren. Sehr weit davon entfernt. Und noch viel weiter davon entfernt zu glauben, es wäre irgendwie angebracht und sinnvoll, religiöse Menschen zu verfolgen. Die Vorstellung ist vielmehr die, dass durch die Selbstbefreiung, durch die Erkämpfung menschlicher Verhältnisse, sozusagen die Religion ihren Boden verliert und das Bedürfnis für Religion verschwindet. Darüber kann man viel diskutieren, ob das irgendwann mal klappt oder nicht. Wir bemühen uns alle sehr, wir können es nicht voraussagen, aber auf jeden Fall ist das ein Grund gegen antireligiösen Eifer. Und das hat Marx auch in der Praxis, ne, in den Jahren seiner politischen Praxis, auch immer gemacht, zum Beispiel in der Zeit der Internationalen Arbeiterassoziation, also sogenannte Erste Internationale, gab es ja den Antrag, dass man religiöse Überzeugungen als Ausschlussgrund in die Statuten der Internationale aufnimmt. Als Ausschlussgrund. Ja? Bist du Christ, bist du Moslem, bist du sonst was, raus. haben sich Marx und Engels vehement dagegen gewehrt und gesagt, das wäre völliger Quatsch, sondern die Grundlage des gemeinsamen Handelns ist, was man gemeinsam will in der Gesellschaft und Ende aus Nikolaus, was die Leute glauben. Ansonsten und darüber hinaus ist deren Privatsache. Interessant ist bei Marx, ich weiß nicht, das war damals relativ Mode, als ich Studierender war, wie man heute sagt, die blauen Bände zumindest zu lesen oder die wichtigsten, zum Beispiel MEW Band 23 bis 25, das Kapital. Interessant für unser Thema ist MEW 23, Kapital Band 1, das Kapitel über Waren- und Geldfetisch. Weil da taucht in einer anderen Weise, sozusagen in der indirekten Weise, dieses religionskritische Thema wieder auf. Im Waren- und Geldfetisch ist es ja so, es entsteht über den Markt eine Gesellschaft, wo es den Anschein hat, dass den Dingen, den Sachen, den von den Menschen selbst hergestellten Produkten sozusagen Persönlichkeit und Macht zukommt und umgekehrt die Menschen sozusagen zu Sachen werden, zu Objekten irgendwelcher obskurer Vorkommnisse, obwohl sie selbst ja die Tauschhandlungen vollziehen, die diese Wirklichkeit hervorbringt, entsteht trotzdem so eine Art zweite Natur, von denen die Menschen wiederum abhängig sind, von denen sie schicksalhaft abhängig sind. Ja. Und die Kritik dieser Art von Verhältnisse, das ist eigentlich im ursprünglichen marxischen Sinne Ideologiekritik oder Sinn der Kritik der politischen Ökonomie, weil die Kritik ist insofern schwieriger als die Religionskritik, weil es sich hier zwar auch um Projektionen handelt, weil es hier zwar auch um Befangenheiten handelt, um ideologisches Bewusstsein, aber nicht einfach um eine imaginäre Welt, sondern es handelt sich ja um eine wirkliche Welt. Und wenn die Menschen sich gar keine Illusionen machen über den Markt, über die Waren, über das Geld, brauchen sie trotzdem die Waren, brauchen sie trotzdem das Geld und sind trotzdem gefangen in dieser Gesellschaft, die eine Gesellschaft der verallgemeinerten Konkurrenz ist und ein mächtiger Hinderungsgrund der Weiterentwicklung zu wirklichen menschlichen Gemeinschaften. Aber interessant, wie gesagt, im Rahmen unseres Themas finde ich diese Analogie, ne, der marxischen Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise und der politischen Ökonomie mit dieser Kritik, mit dieser Religionskritik, die in der Tradition von Feuerbach steht. Ich versuche mal zum Fazit zu kommen. Also, Religionskritik sollte nicht versäumen, immer auch nach dem menschlichen Sinn zu fragen, nach dem menschlichen Bedürfnis, was hinter religiösen Inhalten steht. Übrigens auch gerade, wenn es sich um Fanatische, die ja uns besonders unabhängig, besonders unangenehm, ne? Fanatisch religiöse Menschen sind, weil das ist etwas tragisch, aber Leute, die mehr oder weniger aus Konformismus glauben, sind natürlich für Religionskritik völlig uninteressant, ja? Die irgendwie in die Kirche gehen, weil die Nachbarn das gerne so haben und so weiter oder in die Moschee. Wir werden durch Religionskritik ja gar nicht erreicht. Damit die Leute durch sowas erreicht werden können, müssen sie wirklich Feuer haben, müssen sie wirklich an was glauben, müssen wirklich für etwas leben, für ihre Überzeugung, für ihren Glauben. Und dann ist die richtige Waffe sozusagen des Verstehens und Einfühlens und auch des Eindringens in die Widersprüche, in denen sie drinstecken. Ich sage dafür mal ein Beispiel. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, wurde so eine Lehrerin verurteilt irgendwo in Afrika. Warum? Weil sie Mohammed beleidigt hätte, oder? Die wollten ihm, glaube ich, sogar einen Kopf kürzer machen oder aufhängen oder was da so Sitte war. Ne? Irgendwelche Islamisten. So. Habe ich mir gedacht, das ist ja sehr interessant. Also die Muslime werfen den Christen nicht ganz zu Unrecht vor, im Grunde keine konsequenten Monotheisten zu sein. Ja? Der erste Glaubenssatz, der im Koran steht, heißt, es gibt keinen Gott außer Gott. Dann möchte ich gerne mal wissen, ob das nicht eher Gotteslästerung ist, einen Menschen hinzurichten, weil er Mohammed beleidigt hat, wo doch die Muslime eigentlich so stolz drauf sind, dass Mohammed eben kein Gottessohn war, kein Gott, sondern ein ganz normaler Mensch. Wieso ist es dann Blasphemie, wenn man ihn beleidigt? Also besser in solchen Widersprüchen eindringen, in die Widersprüche dieser religiösen Vorstellungen selbst und sie nicht allzu sehr von außen zu kritisieren. Im Übrigen, wenn ihr in so einer Gesellschaft lebt, ja, die sehr stark geprägt ist von so einer bestimmten Form von Religiosität, kommt ihr auch im Alltag da gar nicht drum rum. Ja? Ihr könnt da nicht rumlaufen und jedem Krämer oder Kebabverkäufer sagen, scheiß auf deinen Gott. Ja? Macht man vielleicht 2 Tage und dann ist Ende aus Nikolaus. Dazu gehört natürlich auch, denke ich, dass wir die Vertröstung auf ein Jenseits nach dem Tode sozusagen auch jetzt nicht umwandeln, sozusagen in der verweltlichten Form, in eine Vertröstung auf bessere Zeiten in der Gesellschaft, die wir erkämpfen wollen und die hoffentlich dann auch in ein paar Jahren, ist ja bald 2017, wäre eine Gelegenheit vielleicht, auch dann wieder kommt oder zum ersten Mal überhaupt kommt. Diese Art von Vertröstung ist wirklich eine verweltlichte Form von Weltflucht, glaube ich. Oder wie Walter Benjamin das kritisch mal genannt hat, ne? Das Bild der befreiten Enkel. Sagt er, nee, nee, nee, das treibt Revolutionäre gar nicht an, das Bild von den befreiten Enkeln. Was Revolutionäre antreibt, das ist die Empörung über das Leid der eigenen Vorfahren und das Bedürfnis, dafür Rache zu nehmen. Ganz anderer Gesichtspunkt. Aber ich würde das anders zuspitzen, wie bei den religiösen Menschen oder bei den gläubigen Menschen es ein Ideal der Frömmigkeit gibt oder ein Ideal der Heiligkeit. Was steckt dahinter? Eigentlich das Bedürfnis, das richtige Leben zu führen. Und das bedeutet für mich also ein Leben in Auflehnung gegen Ausbeutung und Unterdrückung zu führen. Ein Leben, in dem wenigstens antizipatorisch aufglänzt, wenn es gut geht, was ich vorher das Ideal von Marx genannt habe, mit der Entfaltung der Menschen, ihrer Fähigkeiten und Bedürfnisse. Also ein Leben in Begeisterung für andere Menschen, ihre Arbeit, ihre Spiele, ihre Schritte zur Selbstbefreiung und auch die Selbstbesinnung, den Dialog mit dem eigenen Gemüt. Was will ich eigentlich wirklich? Ende deshalb mit einem Gebet und einer Anrufung von einem Gedicht, was ich vor, ich hätte fast gesagt, 1000 Jahren mal geschrieben habe, aber jetzt auswendig nur diese 5, 6 Zeilen weiß. Und damit will ich schließen. Heilig das Wasser, heilig das Brot, heilig aber auch der Wein. Heilig aller Menschen Brauch, und was ihn durchbricht, ist heilig auch. Dankeschön.